Wir sind immer noch in den Anfangsjahren Phil Spectors. Sein späterer Sound schimmerte schon durch, aber das, was wir unter Wall of Sound verstehen, wird im Laufe dieser Sendung noch viel, viel deutlicher an anderen Aufnahmen, als eben bei Gene Pitneys Every Breath I Take oder hier jetzt die Paris Sisters I Love How You Love Me, aufgenommen im Sommer 1961 in den Gold Star Studios in Los Angeles.